erschrecken vor Gottes Angesicht im Paradies erstecken. Der allerhöchste Gott kehrt selber bei uns ein. Und so entsetzet sich mein Herze nicht, es kennet sein erbarmendes Gemüt.